Surah Yasin, Surah Nummer 36. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Yasin, bei dem weisen Koran. Du bist wahrlich einer der Gesandten auf einem geraden Weg. Er ist die Offenbarung des Allmächtigen und Barmherzigen. Damit du ein Volk warnst, dessen Väter nicht gewarnt wurden, so dass sie gegenüber allem unachtsam sind. Das Wort ist ja gegen die meisten von ihnen unvermeidlich fällig geworden, so glauben sie nicht. Gewiss, wir haben um ihre Hälse Fesseln gelegt, sie reichen bis zum Kinn, so dass sie den Kopf hochhalten müssen. Und wir haben vor ihnen eine Sperrmauer errichtet und hinter ihnen eine Sperrmauer und sie überdeckt, dass sie nicht sehen können. Und gleich ist es in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Du kannst nur jemanden warnen, der der Ermahnung folgt und den Allerbarmer im Verborgenen fürchtet. So verkünde ihm Vergebung und trefflichen Lohn. Gewiss, wir sind es, die wir die Toten wieder lebendig machen, und wir schreiben auf, was sie vorausgeschickt haben, und auch ihre Spuren. Alles haben wir in einem deutlichen Verzeichnis erfasst. Und präge ihnen als Gleichnis die Geschichte der Bewohner der Stadt, als die Gesandten zu ihnen kamen. Als wir zwei zu ihnen sandten, da bezichtigten sie beide der Lüge. Und so brachten wir durch einen dritten Verstärkung. Sie sagten, gewiss, wir sind zu euch gesandt. Sie sagten, ihr seid nur menschliche Wesen wie wir. Nichts an Offenbarung hat der Allerbarmer herabgesandt. Ihr lügt nur. Sie sagten, unser Herr weiß es. Wir sind wirklich zu euch gesandt. Uns obliegt nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. Sie sagten, wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Wenn ihr nicht aufhört, werden wir euch ganz gewiss steinigen und euch wird ganz gewiss schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Sie sagten, euer Vorzeichen ist bei euch selbst. Ist es ein böses Vorzeichen, wenn ihr ermahnt werdet? Aber nein, ihr seid maßlose Leute. Und es kam vom äußersten Ende der Stadt ein Mann gelaufen. Er sagte, O mein Volk, folgt den Gesandten. Folgt denjenigen, die von euch keinen Lohn verlangen und selbst rechtgeleitet sind. Und warum sollte ich nicht demjenigen dienen, der mich erschaffen hat und zu dem ihr zurückgebracht werdet? Soll ich mir etwa anstatt seiner andere Götter nehmen? Wenn der Allerbarmer für mich Unheil will, nützt mir ihre Fürsprache nichts. Und sie können mich nicht erretten. Ich würde mich dann wahrlich in deutlichem Irrtum befinden. Gewiss, ich glaube an euren Herrn, so hört auf mich. Es wurde zu ihm gesagt, geh in den Paradiesgarten ein. Er sagte, O, wüsste doch mein Volk davon, dass mein Herr mir vergeben und mich zu den Geehrten hat gehören lassen. Wir sandten gegen sein Volk nach ihm keine Herrschaft vom Himmel herab. Wir brauchten auch sonst nichts gegen sie herabzusenden. Es war nur ein einziger Schrei nötig, da waren sie sogleich ausgelöscht. O, schade um die Diener. Es kommt kein Gesandter zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig machen würden. Sehen sie denn nicht, wie viele Geschlechter wir vor ihnen vernichtet haben, und dass sie zu ihnen nicht zurückkehren? Und sie werden alle insgesamt bei uns vorgeführt werden. Und ein Zeichen für sie ist die tote Erde. Wir machen sie lebendig und bringen aus ihr Körner hervor, so dass sie davon essen können. Und wir haben auf ihr Gärten mit Palmen und Rebstöcken geschaffen und auf ihr Quellen hervorströmen lassen, damit sie von seinen Früchten essen können. Nicht ihre Hände haben sie geschaffen. Wollen sie denn nicht dankbar sein? Preis sei demjenigen, der die Paare alle erschaffen hat von dem, was die Erde wachsen lässt, von ihnen selbst und von dem, was sie nicht wissen. Und ein Zeichen ist für sie die Nacht. Wir ziehen von ihr den Tag weg, und sogleich befinden sie sich im Finstern, und die Sonne läuft zu einem für sie bestimmten Aufenthaltsort. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Und dem Mond haben wir das rechte Maß in Himmelspunkten festgesetzt, bis er wieder wie ein alter Dattelrispenstiel wird. Weder ziemt es der Sonne, den Mond einzuholen, noch wird die Nacht dem Tag zuvorkommen. Alle laufen in einer jeweils eigenen Umlaufbahn. Und ein Zeichen ist es für sie, dass wir ihre Nachkommenschaft auf dem vollbeladenen Schiff trugen, und wir haben ihnen etwas gleicher Art erschaffen, was sie besteigen. Und wenn wir wollen, lassen wir sie ertrinken. Dann gibt es niemanden, zu dem sie um Hilfe schreien könnten, und sie werden nicht gerettet, außer aus Barmherzigkeit von uns und als Nießbrauch auf Zeit. Und wenn zu ihnen gesagt wird, hütet euch vor dem, was vor euch und dem, was hinter euch ist, auf das ihr Erbarmen finden möget, wenden sie sich ab. Kein Zeichen von den Zeichen ihres Herrn kommt zu ihnen, ohne dass sie sich davon abwenden. Und wenn zu ihnen gesagt wird, gebt von dem aus, womit Allah euch versorgt hat, sagen diejenigen, die ungläubig sind, zu denjenigen, die glauben, sollen wir jemanden ernähren, den Allah, wenn er wollte, ernähren würde? Ihr befindet euch nur in deutlichem Irrtum. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Sie haben nur einen einzigen Schrei zu erwarten, der sie ergreift. während sie noch miteinander streiten. Da werden sie kein Vermächtnis mehr hinterlassen können und auch nicht zu ihren Angehörigen zurückkehren. Es wird ins Horn geblasen werden, und da laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern zu ihrem Herrn herbei. Sie sagen, o wehe uns! Wer hat uns denn von unserer Schlafstätte auferweckt? Das ist, was der Allerbarmer versprochen hat, und die Gesandten haben die Wahrheit gesagt. Es wird nur ein einziger Schrei nötig sein. Da werden sie sogleich alle bei uns vorgeführt. Heute wird keiner Seele irgendein Unrecht zugefügt, und euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Gewiss, die Insassen des Paradiesgartens sind heute in Beschäftigung und Vergnügen. Sie und ihre Gattinnen befinden sich im Schatten und lehnen sich auf überdachte Liegen. Sie haben darin Früchte und sie haben, was sie erbeten. Friede als Grußwort von einem barmherzigen Herrn. Sondert euch heute von den Gottesfürchtigen ab, ihr Übeltäter. Habe ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan dienen sollt? Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Und dass ihr mir dienen sollt, das ist ein gerader Weg. Er hat ja doch viele Geschöpfe von euch in die Irre geführt. Hattet ihr denn nicht begriffen? Das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde. Ihr sollt ihr heute ausgesetzt sein dafür, dass ihr ungläubig wart. Heute versiegeln wir ihnen ihre Münder. Ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Und wenn wir wollten, würden wir ihre Augen auslöschen, und sie laufen dann zum Weg um die Wette. Aber wie können sie da sehen? Wenn wir wollten, würden wir sie auf ihrer Stelle verwandeln, so dass sie nicht mehr vorangehen können und nicht zurückkehren. Wem wir ein langes Leben gewähren, den lassen wir in seiner Gestalt eine Kehrtwendung machen. Begreifen sie denn nicht? Und wir haben ihnen nicht das Dichten gelehrt, und es ziemt ihm auch nicht. Das ist doch nur eine Ermahnung und ein deutlicher Koran, damit er warne, wer da lebt, und das Wort gegen die Ungläubigen unvermeidlich fällig werde. Sehen Sie denn nicht, dass wir ihnen unter dem, was unsere Hände gemacht haben, Vieh erschaffen haben, über das sie verfügen? Und wir haben es ihnen fügsam gemacht, so dass sie davon Reittiere haben und davon essen können, und sie haben an ihm vielerlei Nutzen und etwas zu trinken. Wollen Sie denn nicht dankbar sein? Und sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen, auf dass sie Hilfe finden mögen. Sie können ihnen jedoch keine Hilfe gewähren, obwohl sie ihnen als eine dienstbereite Herrschar vorgeführt werden. Ihre Worte sollen dich nicht traurig machen. Wir wissen ja, was sie geheim halten und was sie offenlegen. Sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben, und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher? Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Er, der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, so dass ihr sogleich damit anzünden könnt. Hat nicht derjenige, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht ihresgleichen zu erschaffen? Ja doch. Und er ist der Allerschaffer und Allwissende. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist dazu nur zu sagen, sei, und so ist es. So sei Preis demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet.